hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Beim Fracking-Verbot gibt es Ausnahmen, damit man wissenschaftlich fracken kann. Die Industrie sieht da zu ihrem Glücke ein Stück weit ne Gesetzeslücke. Ein bisschen Gas muss sein, dann läuft die Wirtschaft von allein. Geht auch Deutschland ein klein bisschen ein, interessiert kein Schwein. Deutschland! Zu Ferrari wechselt Vettel Sebastian. Der Wagen vor ihm ist ein Geldtransporter. Und Thomas Middelhoff wechselt in die JVA. Vom Flugzeug in den Bau. Es ist sehr froh! Es ist sehr froh! Scheiße, der Russe kommt! Ballermann, na, na, na.